Die Direktorin denkt. Alleinsein ist furchtbar. Die Direktorin sagt, sie werden uns brauchen, der Pengi und die Bürgen. Ja. Ach, es lässt mir keine Ruhe. Haben wir für einen Kerl wie Pengi wirklich keine sinnvolle Beschäftigung? Soll er sich erstmal mit Hausaufgaben und Unterrichtsstoff beschäftigen? Da hat er vollauf zu tun. Einer, der sich was traut, auf den alle schauen. Ist so einer für uns nicht wichtig? Nee. Ja, bleibt dem tatsächlich nichts anderes, als Boss zu spielen? Ich habe gar nicht gemerkt, dass er Boss spielt. Ja, das ist es eben. Du hast es nicht gemerkt. Woher soll ich das wissen? Nimmst du noch ein Pfefferminz? Pengis Vater denkt. Wenigstens ist dem Jungen nichts passiert. Ob man sowas denken darf? Pengis Vater sagt: Hübsche kleine Hühner. Mhm. Legen die? Mhm. Wollen wir Ziergeflügel? Ja, Ziergeflügel. Wie geht es ihr denn? Wem? Na, deiner Enkelin, dem Mäuschen. Na, schon besser. Sie darf vielleicht bald aufstehen. Hauptsache, es bleibt nichts zurück. Hätte ich geahnt, dass das Moped nicht in Ordnung ist. Du kannst mir glauben. Ich hätte den Jungen niemals damit fahren lassen. Ich hätte ihn erst gar nicht so ein Fahrzeug kaufen sollen. Aber das haben die heutzutage alle. Und da habe ich geglaubt, er muss es auch haben. Ja, ja. Natürlich. Weißt du, als ich so in dem Alter war, ohne Vater und Mutter, auf dem Dreck. Wir hätten dich damals nicht zu diesem Großbauern geben dürfen. Aber wir dachten, zu essen geben die ihm. Satt wird er jedenfalls. Essen gab's. Und Prügel gab's, dauernd Prügel von allen. Mich freut's, dass mein Junge sich nichts gefallen lässt. Ich bin manchmal richtig stolz, dass er so wild und draufgängerisch ist. Zu Hause benimmt er sich ordentlich. Immer. Zu Hause. Ich will, dass er niemals was entbehrt. Verstehst du? Niemals. Und dann passiert so ein dummer Unfall. Und der Junge und uns eins müssen sich von den Leuten dafür angucken lassen. Dabei hat er doch seine Strafe weg. Du hast deine Pengi zu Hause. Ah, ja. Das Gerede der Leute legt sich wieder. Von meinem Mäuschen weiß ich nicht, ob es wieder richtig gesund wird. Sie wird gesund. Bestimmt. Sonst wäre es ein Unglück für uns alle. Du, deine kleinen Hühner rücken ab. Sind nicht meine. Zieh ich für Mäuschen groß. Hau ab. Mäuschen denkt. Blaue Rosen und ein weißes Kleid. Mäuschen sagt: Schön, dass ihr da seid. Langweilig, wa? Oh, ich träume den ganzen Tag so vor mich hin. Tut es weh? Ach nee. Der Gips soll bald runter. Bloß im Bauch zwickt's manchmal. Ja, du sollst ganz ruhig liegen bleiben, hat die Schwester gesagt. Hm? Sind die anderen nicht mitgekommen? Naja, Gick hat keine Zeit, wie immer, und Penny steht unten. Na, der traut sich nicht auf. Mäuschen, weißt du eigentlich, dass deine Zwergkalotten... Riendotten. Naja, die Federmotten, dass die Nachwuchs haben? Ja. Du, 5, 6, 7 lauter so ganz kleine weiße Zwergkalamotten. Vorige Woche geschlüpft. Wirklich? Naja, dein Opa, der hat sie mir gezeigt. Ja, mein Opa, der ist einwandfrei. Manchmal ist er ja ein bisschen komisch. Wollt ihr mir nicht glauben, dass es blaue Rosen gibt? Oder habe ich das mit den Rosen bloß geträumt? Die Lehrerin denkt, man müsste ganz anders leben. Die Lehrerin sagt, niedlich das Foto, ungefähr so alt wie meine kleine Neffe von Ihnen? Mein Sohn. Ihr Sohn? Ich habe nie geahnt, dass Sie Familie haben. Hatten. Ich hatte keine Familie. Der Vater meines Kindes hat es gar nicht mehr erfahren, dass er Vater wird. Mein Sohn ist nicht mal so groß geworden, dass ich mit ihm von seinem Vater hätte sprechen können. Na ja, und ihr heutzutage? Ihr verzichtet einfach darauf, eine Familie zu gründen. Der Vater meines Kindes hatte bereits eine Familie. Ich habe bloß nichts davon gewusst. War es schlimm für Sie? Ja. Es war schlimm eine Zeit lang. Aber jetzt bin ich nicht mehr so ganz allein, da geht's schon. Hartmut Rumbauer ist ein zuverlässiger und verständnisvoller Mensch. Ich kenne ihn von klein auf. Er ist ein guter Lehrer. Augenblicklich hat er ein bisschen Sorgen mit seiner Klasse. Wissen Sie, wie es mit Mäuschen steht? Sie hat bereits Besuch empfangen. Ich habe mit ihrem Großvater gesprochen. Merkwürdigerweise, er hängt sie an dem Mädchen. Mäuschens Großvater. Ja, was wäre aus mir wohl geworden ohne ihn? Das mit meinem Jungen ist damals hier in der Nähe passiert, Tiefflieger. Weitergehen mochte ich und konnte ich danach nicht mehr. Jedenfalls bin ich in diesem Dorf geblieben. Ja. Erst nach Tagen habe ich wahrgenommen, dass ich zwischen Schulbänken und Lehrmittelschränken untergebracht war. Ich war überflüssig. Keiner brauchte mich mehr. Genau wie das Inventar, das mich umgab. Wochen oder Monate mochten vergangen sein, als eines Tages Kinder in den Bänken saßen. 60 Kinder, 8 Schuljahre, alles in einer Klasse ohne Lehrer. Da kam der Bürgermeister zu mir, Mäuschens Großvater. Als Bürgermeister? Als Bürgermeister. Er meinte, ich sei die Lehrerin. Na, jedenfalls habe ich angefangen mit dem Unterrichten. Oh weh, eigentlich hatte ich das Nähen gelernt. Also, Ihren Stundenplan haben wir neu geregelt. Schwierigkeiten mit dem pünktlichen Unterrichtsschluss kann es nicht mehr geben. Danke. Der Lehrer denkt, man müsste ganz anders leben. Der Lehrer sagt, ein Wort noch zu den Arbeiten, die ich euch zurückgegeben habe. Solider Durchschnitt. Nur Pengis Arbeit ist daneben gegangen. Dabei sollte aber gerade er uns beweisen, dass er gewillt ist, seine Pflichten verantwortungsbewusst zu erfüllen. Erste schulische Pflicht ist nun mal das Lernen. Pause, Herrscher! Mensch, Penny, weißt du. Ja. Jetzt denkt da alle, ich hätte nicht der Tarn für die Arbeit. Ja, wahrscheinlich hast du noch mehr nachzuholen, als nur das ohmsche Gesetz, was? Na, Gig, du solltest da mit Penny üben. Ja, was denn? Ich bin die ganze Woche eingesetzt als Standpersonal bei der Messe der Meister von Mann. Ja, das wisst ihr doch. Nutze. Penny, du hast keinen Willen, das ist es. Sonst hättest du nämlich Physik gelernt. Und feige bist du auch. Nicht mal Courage, Mäuschen zu besuchen. Na, Rupke, kommst du, dir quatsche ihr das mal an. Ja, verdammt doch. Du bist ja ein schön hart, Kitty. Dabei dachte ich schon, dass du ein Pengi... Da hast du was Falsches gedacht. Tja, leider. Was ganz Falsches. Mensch, Kitty. Die Lehrerin denkt... Ich wäre so gern geborgen. Die Lehrerin sagt... Ich nehme die Zigarette weg! Ist doch meine Lunge! Im Schulgelände wird nicht geraucht! Bitte, wie Sie wünschen. Beherrschen wir uns. Wird auf der Straße geraucht! Bengi, mach keinen Blödsinn. Der Lehrer denkt... Der Lehrer sagt... Hast du sehr gewartet. Und wie? Und? Geschafft. Nein. Ja. Oh, ich erzähl doch. Im September trete ich die Aspirantur an. Die Wohnung ist auch sicher. Und für dich wird eine Stelle an der Forschungsschule frei. Für mich? Ja. Da könnten wir ja beide. Na eben. Oh. Ich kann es kaum glauben, Schippelchen. Habe ich dir eigentlich gesagt, dass ich über Schülerselbsttätigkeit und Persönlichkeitsentwicklung arbeiten werde? Nee. Meine Erfolge in der MMM-Bewegung kommen mir da natürlich sehr zustatten. Aha. Die Thematik interessiert dich doch auch. Einen Teil der Untersuchungen könntest du mit übernehmen. Bist immer exakt und kritisch. Ja. Ich stelle mir das schön vor, wenn wir so Hand in Hand... Ist das mit dem Krippenplatz geklärt? So gut wie. Na was denn? Ja oder nein? Ich sag's doch. Jetzt kann ich endlich mit der Herold sprechen. Gig denkt, 10 Zentimeter größer möchte ich sein. Und eine tiefe Stimme. Gig sagt, eine Goldmedaille. Wir sind im Mute, wa? Die echt ist? Echt. Als ob's darauf ankommt. Eigentlich müssten wir jeder so einen Orden kriegen. Genau. Stimmt's, Penny? Ach, fattiert's mich an. Ich hab auch eine Einladung zum Ball der Neurer. Oh, für uns Schlipf, alle. Ja. Hey, Penny, was soll das? Du komm runter von dem Beet. Ach, nun mach dann hier eine Hose. Das ist für Mäuschen. Bist du wahnsinnig? Ausgerechnet an die blauen Rosen willst du... Mensch, die hat mein Vater extra... Mensch, lass mich los, du Idiot! Kitty, auf! Kitty, lass die Rose in Ruhe, bitte! Na, eine einzige nur, hab dich doch nicht so. Hier, Pengi. Aber die ist für Mäuschen, hörst du? Na, also, dir doch. Ausgerechnet die blauen. Wenn das mein Papa sieht... Los, haut ab hier! Raus hier! Haut ab! Ja. Dietrich, fährst du mich? Ja, bis zur Bushaltestelle. Ich muss noch in der Schule, FDJ-Leitung. Soll ich dich nachher abholen vom Krankenhaus? Wäre prima von dir, Dietrich. Ja, okay. Weißt du Bescheid? Station 2, Zimmer 14. Ja, okay, okay. Dietrich denkt... Bei richtigen Weibern Da musst du wissen, was du willst. Wettrich sagt... So, Arbeitsplan fertig. Weiter liegt nichts an. Oder? Na, Bericht über Pengi. Wagig? Noch nicht fällig. Gruppenbuch, Protokollbuch, alles in Ordnung. Ich habe noch eine Kleinigkeit. Die Beurteilung für Gigs Delegierung in die Vorbereitungsklasse der Technischen Hochschule muss von einem Leitungsmitglied mit unterschrieben werden. Wettrich, machst du das? Dauert nur einen Moment. Na ja, geben Sie mal her. Lernt gleichbleibend fleißig und konzentriert. Verfügt über umfangreiche, anwendungsbereite Kenntnisse. Erfasst logische Zusammenhänge. Übernimmt bereitwillig gesellschaftliche Funktionen. Und ist vorbildlich einsatzbereit bei außerunterrichtlicher Arbeit. Du hast keinen Füller einstecken? Nimm einen, ausnahmsweise. Ich hab meinen Füller mit. Hier, gleich neben meiner Unterschrift. Das würde doch bedeuten, dass ich einverstanden bin, oder? Ja. Und? Stimmt das, was ich geschrieben habe, nicht? Ja, schon. Es stimmt. Alles. Sie haben nur geschrieben, was er alles kann. Also welche guten Eigenschaften er hat. Ja, was soll ich deiner Meinung nach noch hinschreiben? Kitty! Na, das, was ihm fehlt. Na, was er nicht kann. Der Lehrer denkt... Geborgen, ist gefangen. Der Lehrer sagt... Du, ich habe mir die Wohnung genau angesehen. Ich auch. Wirklich, du. Gegenüber der Liege könnten wir sogar noch einen Schreibtisch unterbringen. Den brauche ich schon. Und das Kinderbett? Ach ja. Wenn wir, ich meine... Könnte nicht deine Mutter... Nur für die erste Zeit natürlich. Bist du verrückt geworden? So in die Kurve zu gehen, schalt runter! In meinem Auto schalte ich, wie ich will. Aber ich sitze in deinem Auto! Was gibt's denn da zu lachen? Mein Auto, deine Arbeit, mein Kind, deine Wohnung! Was ist denn plötzlich in dich gefahren? Ich habe Schwierigkeiten mit Pengi. Pengi? Dem ist nicht zu helfen. Bei mir hat er in Physik völlig versagt. Über Pengi macht er keinen Kopf. Wenn er sie nicht bewährt, tritt er ihm seine Freiheitsstrafe an. Tja, wenn man sich auf Schüler wie Gig stützen kann. Ich werde es nicht dulden, dass ihm jemand die Zukunft versaut. Weiß der Teufel, warum dieser Wettrich sich plötzlich querstellt. Gick hat überdurchschnittliche Leistungen in allen Fächern. Dazu Einsatzbereitschaft. Nie ein Disziplinverstoß. Ja, wie soll er denn noch sein? Wenn wir Pengi nicht helfen können, dann braucht er uns auch nicht. Er braucht uns nicht. Du brauchst mich nicht. Wer braucht uns überhaupt? Pengi denkt. Eine kleine Wiese mit einem blauen Himmel drüber. Und sonst nichts. Pengi sagt. Ich will nach Zimmer 14. Was suchst du denn hier? Heute ist doch gar keine Besuchszeit. Ja, zu Mäuschen. Zu Claudia Schmidt, meine ich. Bist du ein Verwandter? Ja. Ja, ja, der Bruder. Moment. Schwester. Herr Oberarzt. OP anrufen. Milzruptur. Schnell. Ist was passiert? Tja, deine Schwester muss nochmal operiert werden. Nochmal? Ja, nochmal. Ja, was denn? Geh nach Hause. Mäuschen. Pengi, warst du nicht drin bei Mäuschen? Na, was ist denn? Mäuschen. Na, warum hast du dir denn nicht die Hose gegeben? Hey, Pengi! Mensch, warte mal, Pengi! Pengi, bist du verrückt geworden? Pengi, Mensch! Lass mein Moped stehen! Du kannst doch nicht mit dem Moped abhauen! Die Direktorin denkt, das ist keine Frau für ihn. Sind's nur die Jahre, die uns trennen? Die Direktorin sagt, setzt euch. Ich wollte, das heißt, wir wollten mit Ihnen sprechen. Weil wir nächstes Schuljahr... Ja, ihr braucht mir nicht erst was zu erzählen. Ich weiß Bescheid. Ja. Habe ich längst gemerkt. So? Na, eine Etage unter mir. Ihr kennt doch meine Wohnung. Ja. Direkt darunter werden demnächst 3 Zimmer frei. Der Bürgermeister ist mit einem Umbau einverstanden. Ah. Ja, ich habe mir gedacht, wenn ich Rentnerin bin, es gibt ja auch manchmal Probleme bei der Leitung einer solchen Schule, ja, dann kann Hartmut sich schnell mit mir in Verbindung setzen. Hm. Die Kleine muss jeden Tag zur Krippe oder dann in den Kindergarten gebracht werden, ja, und wieder geholt. Mitunter ist sie auch krank. Ich meine, ich habe doch dann viel Zeit. Kollegin Herold, ich möchte an die Hochschule. Er will promovieren. Wir wollen wegziehen. Ach so. Ja, dann... Was sucht ihr denn hier? Der muss gerast sein wie ein Wilder. Mein Moped, völlig in Arsch. Die Polizei hat ihn gleich mitgenommen. Mitgenommen? Wen denn? Na, den Pengi. Das Pengi? Der darf doch gar nicht fahren. Er war beim Mäuschen im Krankenhaus. Sie muss nochmal operiert werden. Die Milz ist gerissen ganz plötzlich. Und ihr habt ihn aufs Moped steigen lassen? Ich konnt's nicht verhindern. Und was machen wir jetzt? Wir können doch nicht dafür. Sie hörten Die Bürgen von Wiebke Martin. Es spielten neben Edwin Marian, Katharina Tomaszewski, Horst Lebinski, Michael Narloch, Helmut Gefke, Franziska Tröger, Doris Abesser, Marga Legal, Blanche Comerell, Viktor Deiss und andere. Regie Joachim Staritz, eine Produktion des Rundfunks der DDR 1979.